auf. Keine Ahnung, es sagt, Hölle voller Dummheit. Man kann sie nicht verstehen. Es wird nackt im Dunkeln, keiner will es sehen. Ihr habt es nicht verschollen, ihr habt es.